Hey, wir begrüßen Herrn Erler auf dem Raucherbalkon. Guten Abend. Hilfe, jemand redet mit mir. Ja, genau. Ich habe mir Twitter angeschaltet und der Twitter hat gesagt, Hatti, du musst nochmal online gehen, du musst den Aufnahmeknopf drücken. Da ist der ganz berühmte Mann aus dem Kohlenpott, ach nee, das ist ja das, die andere Richtung, aus dem Osten, der hat Redebedarf. Herr Erler, guten Abend. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ja, Kohle stimmt schon ganz eigentlich. Wir haben hier Braunkohle. Ist das immer noch so, dass ihr im Osten Braunkohle habt? Ja, nicht überall im Osten. Der Osten ist zwar in weiten Teilen braun, aber... Oh, nein. Ja, komm, das war eine Steilvorlage. Ja, aber gut. Naja, nee, ich dachte, das ist vorbei. Also ich habe ja Braunkohle. Nein. Wir sind Braunkohle-Fördergebiet. Ja, aber wo wird Braunkohle heute noch genutzt? In Kraftwerken zum Beispiel. Ah, okay. Ja, gut. Da bin ich nicht so ganz konform drin. Ich bin ja beruflich anders da unterwegs. Also ich habe es da nicht so mit den Kraftwerken. Wie geht's dir? Naja, schlechten Menschen geht immer jott. Weißt du doch. Und selbst? Ja, geht gut. Also wir hatten Podcast-Aufnahmen heute, wie immer. Oh, du kennst es ja. Aber die Flachland-Reporter sind gerade auf Hawaii. Habt ihr genug Geld verdient? Ja, Tom ist in Schweden unterwegs, aber sobald er seinen Urlaub abgebrochen hat oder beendet hat, werden wir eine neue Aufnahme starten nächste Woche. Ist der, Moment, du weißt schon, dass der nächste Woche in der Schweiz ist. Und dann, bevor er in die Schweiz fährt, treffen wir uns nochmal virtuell und reden miteinander. Oh, das kriegt er hin. Oh, das wird, das wird eine lange Aufnahme. Ihr habt ja lange nicht gepodcastet, ne? Ja, viel zu lange. Das ist der Wahnsinn. Du bist jetzt richtig so ein Außenreporter beim Rundfunk, wenn ich das immer so höre, ja? Genau. Aber du bist nicht virtuell im Fernsehen zu sehen, oder? Es sei denn, es huscht mal ein Fotograf vorbei. Ich bin mehr hinter der Kamera als davor. Ja, aber Tom, der ist ja sowohl als auch, ne? Also er war ja ursprünglich, ich glaube, das ist NDR, ne? Also ich kenn's NDR 1, ne? Ist es NDR 1, glaube ich, ne? Genau. Oder allgemein NDR 1, ne? Und er war ja früher mal im Radio, soweit ich das weiß, aber mittlerweile hat man ihn ja auch vor die Kamera geschubst, ne? Wir sind alle bimedial und machen beides. Ah, okay. Also machst du auch? Mhm. Genau. Ich mache jetzt momentan fast mehr Fernsehen als Radio, aber ich mache beides noch. Das heißt, momentan mache ich Urlaub. Fernsehen ist dann MDR oder was? RBB. Ach, in Brandenburg. Ah, okay, alles klar. Ja, gut, also ich komme noch aus der alten Zeit. Bei uns hieß das immer nur früher DDR 1 und DDR 2. Mehr kannten wir früher nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst mit Pitti Platsch und so. Der NWDR wahrscheinlich dann noch bei dir. Ja, gut, das war, also ich wohne ja hier in Südniedersachsen. Das ist ja, also 40 Meter Luftlinie ist Brocken. Also das war immer nur... Ja, weiß ich nicht, das hieß, glaube ich, DDR 1 früher, ne? Hieß das DDR hier mit ein Kessel Buntes und so? Ja. Ja, das kenne ich nur. Ja, und du hockst jetzt hier auf dem Raucherbalkon abends rum und stänkerst rum auf Twitter. Hast du Urlaub? Hatte gesagt, ja, ich habe Urlaub. Aber ich hatte gedacht, ich gucke einfach mal auf den Raucherbalkon und ich habe das eingerichtet hier. War lange nicht mehr da. Hab dir die Poster an der Wand angeguckt. Ah, okay, alles klar. Ja, hier Led Zeppelin. Led Zeppelin? An der Wand. Ja, hat Klaus doch auch hier hingehängt, oder? Das letzte Berlin-Poster. Ja, hier, wie heißt das? Who got a lot of your love oder so ähnlich, ne? Man sich halt entscheiden, wenn man dann als Rock'n'Roller vor den Toren steht, ob man Stairway to Heaven nimmt oder Highway to Hell. Ich würde dann eher, ich glaube, Stairway to Heaven nehmen. Also. Deswegen das Led Zeppelin-T-Shirt, Poster an der Wand. Vermutlich. Also musikalisch sind die beide gut, aber musikalisch gefällt mir Led Zeppelin besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wenn du Urlaub hast, fährt man gar nicht als Moderator, als Radiomoderator, Fernsehmoderator in Urlaub? Doch, kommt alles noch. Kam alles und kommt auch nochmal, aber jetzt bin ich gerade zu Hause. Ach, ja, wo geht's hin? Boah, ganz klassisch an die Ostsee. Ah, okay, dann, ja, also... Gut, ich weiß nicht, also Ostsee von dir ist wahrscheinlich nicht so weit weg, ne? Da kannst du ja quasi. Das sind auch 4 Stunden, also. Doch, ist das so weit weg? Vertu dich nicht. Ja, also Geografie ist jetzt keine Ahnung. Also Lausitz ist jetzt, was ist jetzt nächstgrößere Stadt, die ich kenne, ist, was ist das? Zwischen Berlin und Dresden, ungefähr auf halber Strecke. Okay. Jo, ist ja noch ein bisschen. Aber ja, fährst du jetzt direkt Ostsee, also in 9 Bundesländern oder fährst du Ostsee? Gibt es die auch in den Alpen? Ich weiß es gar nicht. Also, nee, Rügen. Ja, klar gibt's in den Alpen, in den Alpen. Klar, ich bin jahrelang nach Scharbeutz gefahren. Oder ist Scharbeutz Ostdeutschland? Nee, ne? Nein. Nein, also das geht doch da oben bis, was ist denn da, Travemünde? Ist das Travemünde? Und nach Travemünde, da wird es doch dunkel, oder? Mach ich so? Nicht. Ja, ja. Fragt man Moderator vom RBB, Geografie, Sätzen 6. Ja, das sagt der Richtige. Ja, du, also ich bin da auch Geografie nicht. Nein, aber ich glaube, ja, Rügen ist, das weiß ich, Rügen ist definitiv Osten. Das ist ja, da stehen ja diese großen Plattenbauten, ne? Da. Wir als Geocacher haben da ja schon von gehört. Du meinst Prora. Ja, Prora, ja, ich kam nicht drauf. Prora, ja. Ja, ich war aber noch nie auf Rügen. Da gibt's ja auch diese, wie heißt Prora? Heißt das, Kalksteinküste oder so? Ich sehe das immer nur mal bei Facebook. Ich weiß nicht, da kennst du dich vielleicht besser aus. Nö, so oft bin ich auch wieder nicht. Jemini. Du kennst dich immer nur mit den ortsregionalen Sachen aus, was gerade wieder im Nachbardorf passiert ist, wenn der Bauer wieder gegen eine Mülltonne gefahren ist. Das sieht's aus. Ist das wirklich so? Also ich meine, ich finde das ja total geil, wenn ihr beide quatscht, Tom und du. Ist das wirklich so, dass ihr wirklich nur so absolut regional seid? Ja, ja. Wir machen die regionale Themen. Also das, was so in der Regionalpolitik passiert. Okay. Wissen deine Kollegen, dass du darüber podcastest, dass du aus dem Nähkästchen plauderst? Ja, ja. Was sagen die dazu? Ich habe bisher nichts Negatives gehört. Also im Grundsatz ist, dass ich im Podcast immer nur das erzähle, was ich auch bei einer Führung den Leuten erzählen würde im Sender. Ja, das ist mir schon klar. Also, dass keiner irgendwas im Podcast in irgendeiner Weise erzählt, was er nicht erzählen möchte oder erzählen sollte. Das mache ich ja auch, also bei meinen Projekten. Also ich halte eigentlich überwiegend mein Privatleben, halte ich aus der Geschichte raus. Geht keinem was an, beruflich und so, warum auch. Gut, ich habe jetzt ein neues Projekt angefangen. Ich habe mich. Du kannst sagen, du machst jetzt den Fleischentzug-Podcast-Konkurrenz. Den habe ich mir mal abonniert und habe festgestellt, ich bin ja noch eine Spur härter. Also es geht um die vegane Ernährung. Also Fleischentzug, der macht ja nur, der isst ja nur kein Fleisch. Ja, aber, und generell gesünder halt, ne? Ja, generell gesünder. Und ich probiere es mit meiner Frau jetzt halt einfach, dass wir uns vegan ernähren wollen. Also sprich gar kein Fleisch und halt auch die ganzen tierischen Produkte nicht. Und ich bin gespannt, ob ich es durchhalte, ob ich was mache oder ob sich was zeigt körperlich, ob ich abnehme vielleicht oder so. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die nicht vegan sind, die trotzdem dick machen, wie Cola. Die kann ich trotzdem trinken, die ist nicht vegan. Allerdings, meine App sagt, Sherry-Cola ist vegan, da ist irgendwas Tierisches drin. Da war ich auch etwas erstaunt. Noch Sherry-Cola? Ich habe letztens drüber nachgedacht, früher gab es Kinder-Cola, aber die habe ich nie mehr gesehen. Gibt es noch Kinder-Cola? Weiß ich nicht, aber ich habe, das kennst du vielleicht auch noch, ich habe gestern, das haben wir früher mal gesagt, Kinder-Kaffee getrunken. Das ist Karo wahrscheinlich. Ja, genau, Karo-Kaffee, genau. Das ist, aber das habe ich auch. Meine Oma hat nach dem Krieg aus Löwenzahn, getrockneten Löwenzahnwurzeln Ersatzkaffee gemacht. Konntest du mit so Karo-Zeug jagen? Ja, aber ich weiß nicht, Karo. Also, das ist jetzt nicht wegen meiner veganen Ernährung. Das war halt einfach so. Ich war in der Küche und meine Tochter hatte einen Karo-Kaffee getrunken. Ich glaube, das ist Malz, ne? Ich glaube, Malz. Meine Tochter hat einen Karo-Kaffee getrunken, meine Frau auch. Ich sag, ach, ich trinke auch einen. Ja, es war jetzt irgendwie okay. Es gab irgendwie einen leckeren Milchschaum dazu. Also einen veganen Milchschaum, muss man dazu sagen. Milch ist ja nun auch verpönt jetzt bei uns oder so. Ja, aber das hieß bei uns früher Kinderkaffee. Und Kindercola? Ja, gehört habe ich diesen Ausdruck schon. Kindercola. Aber stand da richtig Kindercola drauf? Es gab es früher überall zu kaufen, Kindercola. Da gab es auch noch überall in den Läden Schokozigaretten und Kaugummi-Zigaretten. Ja, Kaugummi-Zigaretten kenne ich auch noch und Schokozigaretten und Esspapier kennst du auch noch, ne? Na klar. Esspapier, das gab's früher halt auch alles irgendwie, aber. Das gibt's immer noch. Ja, das gibt mit Sicherheit. Also Esspapier ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist, aber ich glaube, Kaugummi-Zigaretten, das müsst ihr jetzt schon bei Amazon bestellen. Und Schokozigaretten gibt's, glaube ich, auch nicht mehr. Selbst die sollen, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, bald verboten werden. Kaugummi-Zigaretten oder Schoko? Schokoladenzigaretten und Schokozigaretten. Warum? Weil man den Kindern einsuggeriert, ihr könnt rauchen, wir üben schon mal. Irgendwas in der Art. Das ist wieder so typisch deutsch, ne? Das ist so, oh, da packst du dich echt in eine Birne, ja. Also, ich meine, die Richtlinie von 2013 verbietet Schokozigaretten. Warum? Ich meine, es sollen ja auch, die Mentholzigaretten, die sollen ja, glaube ich, auch verboten werden, ne? Ahnung, ich rauche nicht. Ja, Helmut Schmidt, der hat sie geraucht, aber der lebt nicht mehr, ne? Will ich gerade? Helmut Schmidt? Der lebt nicht mehr, seine Frau auch nicht mehr. Oder? Loki Schmidt ist auch Schmidti ist tot, Kohl ist tot, alle tot. Mir geht's auch schon ganz schlecht. Hannelore ist auch tot. Ja, Loki Schmidt ist 2010 gestorben. Hast du so ein schnelles Google Wikipedia? Hat da mal, egal wo er ist, egal, oh, scheiße, könnte eine Aufnahme sein. Aufnahme, Achtung, ich brauche irgendwen, der hier mich gleich immer mit Input versorgt. Mehr Input. Ja. Was macht der Babylon 5 Podcast, den ich ja so gerne mag? Ich habe ihn noch nie gehört, aber was macht der? Der sendet alle 2 Wochen eine Folge. Ah, okay, alles klar. Oder Samstag um 18 Uhr auf Radio ISS. Hey! haben wir euch da untergekriegt, ja? Das haben wir schön gemacht, ne? Nee, die haben, glaube ich, aufgerufen, ne? Dass die Leute gesucht haben für irgendwelche anderen Projekte. Ja, wir wurden angeschrieben, ob wir es machen wollen. Und dann dachten wir, ja, warum nicht? Ja, ja, also. Der Name passt, weil es gibt auf Babylon, also im Babylon 5 Universum gibt es den universumsweiten Fernsehsender, der heißt Interstellar News Network, kurz ISN. Ja, und, cool. Das Logo sieht auch ähnlich aus und das habe ich irgendwann dadurch inspiriert. Ich glaube, gerade sagen, das habe ich irgendwann in irgendeinem Tweet mal gelesen. Ich glaube, den hast du rausgehauen, irgendwie so, das Logo kommt mir bekannt vor oder so ähnlich war es. Ich so, keine Ahnung. Aber gedacht, passt. Aber ich weiß gar nicht, ich frotzel ja immer so gegen dieses Babylon 5 oder so ein Gedöns, weil ich ja kein Science-Fiction-Mensch bin. Aber das Babylon 5 ist doch eigentlich schon sehr, sehr alt, ne? Wird nächstes Jahr 25. Und eigentlich, also ich, vielleicht muss ich mich jetzt ja mal outen. Ich meine, ich habe mich ja auch immer gegen die Veganer gesagt, weil ich habe gemacht, Veganer sind die Leute, die was gegen die Wahltötung machen wollen und die Kükenschredderer haben wollen oder so. Aber was vegane Ernährung ist, habe ich mich nie befasst oder so. Aber eigentlich müsste ich mir ja Babylon 5 angucken, weil wenn ich dir jetzt sage, was ich früher geguckt habe, kennst du noch V, die Außerirdischen? Ja, kenne ich. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, fand ich großartig, fand ich super, aber ich bin kein Freund von Science-Fiction-Sachen, aber man muss ja wirklich sagen, wir hatten ja, das war ja wie bei euch früher, wir hatten ja früher nichts. Und es lief bei uns im Fernsehen V, die Außerirdischen. Und das ist eine 25 Jahre, das ist, hilf mir mal schnell Mathematik, wann war Erstausstrahlung? Ach, jetzt 9, nee, Quatsch, das kann nicht gewesen sein. 93, ja, 93. 93, ja, siehst du. Na gut, aber V, die Außerirdischen war 80er, glaube ich, ne? Es müsste 80er gewesen sein. Es gab ne? ein Remake mal. Ja, das kann ja nur. Original ist. Also, Remake kann ja nur schlecht gewesen sein, oder? Von 83 bis 85 gelaufen. Remake ist irgendwie. Nein, das Remake, oder? 2009. Nee, das will ich mir, glaube ich, gar nicht angucken. Also, ich weiß nicht, gehst du noch ins Kino? Ich gehe morgen ins Kino und gucke mir Dünnkirchen an. Habe ich auch voll Lust drauf. Also glaube ich, ist ein sehr guter Kriegsfilm. Denke ich mir einfach mal. Gehst du hin aus rein Privatinteresse oder auch beruflich bei solchen Sachen? Aber na gut, das ist ja jetzt nicht regional. Ne? Wir zeichnen morgen unsere 5-jährige Sirenengala auf. Ah, okay. Und gehen vorher noch ins Kino und gucken uns Dunkirk an. Ja, cool. Also ich denke mal, er ist gut. Also ja, mal gucken. Gucken. Hau mal bitte ein paar Tweets raus. Hat die, lohnt sich oder hat die, bleibt zu Hause? Aus dem Kino. Aus dem Kino direkt. Nee, was ich sagen wollte, weil du sagtest Remake oder so. Ich habe gesehen, ich bin ja schon ewig nicht mehr ins Kino gegangen, weil ich habe gehört, bei uns kostet Cinemax Kino 16 Euro pro Person. 16. Mach sein, ja. 16 Euro, das sind für zwei Leute 32 Euro und dann hast du noch nichts getrunken und noch nichts gegessen. Ich sage, da wirst du ja arm, da gehst du ja für 100 Euro ins Kino. Mit Essen. Sie sticken nicht richtig oder so. Und jetzt habe ich vorhin zufällig gesehen, es gibt Baywatch ein Remake als Film im Kino? Was stimmt Tim denn Rock, mit denen? Glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Was stimmt denn mit denen nicht? Baywatch, was ist denn da los? Das richtig verfolgt habe, läuft der gar nicht mal so schlecht. Der muss wohl relativ gute Einspielergebnisse haben. Okay. Aber ich muss wirklich sagen, also ich war schon eben im Kino, also Dünn oder Dankkirchen, das habe ich halt immer gesehen, weil ich weiß gar nicht, wo kriege ich denn immer diese Werbung vor die Nase geballert? Ach ja, hier, wenn du irgendein YouTube-Video aufrufen willst, keine Ahnung, weißt du, ab wie viel Klicks man irgendwie Werbung geschaltet kriegt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, na gut, kennst du auch. Und dann wird halt immer irgendwie Werbung eingespielt. Und da habe ich das halt ein paar Mal gesehen und so. Ich habe gedacht, oh, Kriegsfilm, oh, schick. Also bin ja ein alter Kriegsfilm-Fan. Also ich bin ja, na gut, du bist also, ja, du bist auch noch Kind der 80er, ne? Ja, ich bin 76 geboren. Also 5 Jahre jünger als ich, ne? Ich bin 71, na gut. Aber dann hast du solche Geschichten wie, hast du Platoon noch gesehen, mitgemacht? Platoon? Oh, das ist zu alt. Ich so ein Kriegsfilm-Fan. Ach so, und fest, dass Sebastian ins Kino geht und ich habe mich einfach an. Ach so, weil ich wollte gerade sagen, also wie heißt er? Dünnkirchen ist kein Comedy. Das ist mir klar. Guckt euch lieber Bully-Parade an, aber da denke ich mir auch einfach nur, das kann nur schlecht sein, Bully-Parade, oder? Das kann doch. Draußen? Ja, heute ist Donnerstag, heute ist Kinostart. Donnerstag ist doch mal Kinostart in Deutschland, ne? Also ich glaube heute. Oder? Ach, ich wusste, dass der irgendwann rauskommt, aber... Ich meine, ich habe es eben bei Facebook gesehen, irgendwie einer von meinen Freunden hat gepostet, ja doch, heute ist ja raus. Der kann doch nur schlecht sein, oder? Ach, keine Ahnung. Also, ich meine, hast du die Bully-Filme gesehen? Ah, ich habe Dropship Surprise gesehen und halt... Schuh des Manitou. Boah, das ist gut, aber okay. Hm. Ja gut, was guckst du denn für einen Genre-Film? Du musst Knopf drücken, wenn du mitsprechen möchtest. Ich höre dich nicht mehr, Sascha. Echt? Du hörst mich nicht mehr? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Jetzt, keine Ahnung, das was anliegt. Also ich gucke nicht sehr viel im Kino. Ah, okay. Ja gut, wenn ich euren Podcast höre, dann habe ich das Gefühl, ihr seid richtig am Malochen. Und ich denke mir immer, ich finde das super interessant, Radio und Fernsehen. Aber wenn ich dann immer so höre, so... Der hat noch was rumzumäkeln und der vom Schnitt und der hat noch was rumzumäkeln und nee, das, was ihr da aufgenommen habt und das, was ihr da aufgenommen habt und so, das können wir überhaupt nicht gebrauchen und so. Und naja, hier haben wir noch ein bisschen was und so. Ja, das können wir vielleicht gebrauchen. Ich würde irre werden. Das muss doch, also ihr müsst euch doch jeden Tag die Köpfe einhauen. Ach nee, Quatsch. So schlimm ist es nicht. Dann verkaufst du dich schlecht. Ich habe immer das Gefühl, du lieferst immer irgendwas ab, was also wo du meinst, das ist gut oder Tom auch. Ihr wisst ja beide, wovon ihr redet. Ich habe das Gefühl, ihr liefert immer nur ab und derjenige, der das irgendwie zu verantworten hat oder zu bearbeiten hat, ist da immer nicht mit zufrieden. Ist das so? Nein. Dann kommt das falsch rüber. Nee, dann bringt der, glaube ich, immer nur die schlechten Beispiele rüber. Aber gut, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Comedy dabei, ne? Aber ja. Was muss man gelernt haben, um das zu machen? Bist du da also direkt so ein gelernter Journalist? Heißt das Journalist? Ich glaube, ne? Ich habe Medientechnik studiert. Ja, das ist ja. Ich weiß nicht, und Tom ist der Journalist? Tom kommt mehr oder weniger aus der Kultur. Aber was irgendwie auch eine glaube ich, ein gängiger Weg ist. Also im Journalismus hast du relativ viele halt Germanisten, Lehrer oder Kulturschaffende, ehemalige Kulturschaffende. Das ist breit gefächert. Aber ihr stammt beide auch aus wirklich so richtig aus der ehemaligen DDR, ne? Nee. Nee, ich komme gebürtig aus der Eifel. Ach so, du bist da rüber gegangen. Ja, ja. Beruflich da hingegangen oder der Liebe wegen? Ach, du bist beruflich zum RBB gegangen. Okay, hast du vorher noch woanders, also anderen Radio, Fernsehen gearbeitet oder bist du direkt nach Ausbildung? Während meines Studiums hatten wir auch so eine Art Studentenradio, wo ich dann noch tätig war. Okay, und dann hast du dich beim RBB beworben, weil die was gesucht haben? Genau. Ah, okay. Aber Tom, der stammt direkt Schwerin, der ist da, der kommt ja, aus ja, der Region. Ja, der kommt aus der Ecke. Hm? Der kommt aus der Ecke, ne? Gut, ich weiß nicht, Tom muss ja auch so alt sein ungefähr wie wir, ne? Hat der schon zu DDR-Zeiten, hat der schon Radiofernsehen gemacht oder hat er da noch was anderes oder war er noch im Kulturbereich unterwegs? Ah, naja, so alt ist er wieder nicht, dass er da was gemacht haben würde. Ja gut, ich vertue mich. Wie lange ist jetzt 90? Gut, Gottes Willen, das ist ja Ja, siehst du. Das wird in 2 Jahren 30 Jahre der Mauerfall. Also nee, da wird er noch gar nicht gearbeitet haben zu der Zeit wahrscheinlich. Oder ja, siehst du, Tom, falls du dir das anhörst, ich weiß nicht, ob Tom den Raucherbalkon überhaupt kennt. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das so? Hört ihr andere Podcasts eigentlich? Na gut, du schon. Bei Tom weiß ich halt, der war halt Geocacher, Dosenfischer. Hört der andere Podcast? Hört der was anderes? Oder ich denke schon, dass er andere Podcasts hört. Ah, okay. Ja gut, ich bin ja immer noch der Meinung, also Podcast ist in Deutschland also irgendwie noch so ein Medium, wo die Leute nichts mit anfangen können. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Also wenn du sagst Podcast, also mich gucken immer Leute mal ganz komisch an. Ja, ich habe so eine App auf dem Handy. Ja, kommt drauf an, wem man es sagt. Also manchmal muss man es erklären, anderen nicht. Die hatten schon mal davon gehört. Ja, ich bin gespannt. Also ich jetzt mit meinem veganen Podcast, also ich bin natürlich erstmal bei Facebook in lauter vegane Gruppen reingegangen. Ich habe das ja dann jetzt mal reingeschrieben und so. Habe geschrieben, mache Podcast seit Jahren, habe jetzt einen Podcast über vegan gemacht. Also ich warte auf die erste Frage, was ist Podcast? Da warte ich schon drauf. Wobei ich Podcast gar nicht so schlimm finde. Also es gibt im veganen Bereich viel schlimmere Sachen, wo ich viel mehr Fragen hätte. Aber naja, muss man mal gucken, ne? Ja, es wird leicht religiös dann ziemlich schnell, ne? Also jetzt bei vegan oder beim Podcast? Mhm. Nee, beides. Nee, beim veganen Ernähren. Ja, ich weiß nicht, ob das was mit Religion zu tun hat. Also wie gesagt, ich habe eine Doku gesehen. Gott, jetzt muss ich mal meinen Blog aufrufen. Auf Netflix bist du auch, ne? Netflix, du bist auch Netflix-User, ne? Nee. Nicht? Nee. Aber du bist des Englischen mächtig. Ja, das bin ich. Ich wollte gerade sagen, das wären dann schon. What the Heels? Was ist die Gesundheit oder so? Gibt's, also bei YouTube gibt's das in Englisch oder so. Und die Doku habe ich mir halt angeguckt und ich habe wirklich mit meiner Frau abends vorm Fernseher gesessen irgendwie. Wir wollten, ich habe gesagt, ach, ich habe Serien, keinen Bock jetzt irgendeinen Film zu gucken. Ich sage, ach, wir gucken irgendeine Doku. Wir hatten überhaupt nicht geplant, irgendwas. Ich sag, hier so, bla. So, ach komm, hier, da geht's um Ernährung oder so. Und die Doku ist also echt geschickt aufgebaut. Also, du merkst nicht, dass die auf die vegane Schiene hinarbeiten. Mhm. Es geht wirklich darum, so, ja, tierische Produkte, wenn sie essen und so, geht's um die Volkskrankheit Nummer 1, Diabetes. Hörst du das an und so und dann hörst du so, ja, ich habe kein Fleisch mehr gegessen und so und Medikamente abgesetzt und dann, das baut sich zum Ende auf und zum Ende wird es dann wirklich richtig vegan. Also es geht eigentlich die ganze Zeit wirklich nur in den Bereich Ernährung und am Ende, gut, da werden sie dann halt massiv, fangen sie an mit Studien und gehen dann halt wirklich in den veganen Bereich hinein und ja, und kommen dann natürlich auch mit der Nummer so von wegen Massentierhaltung bla bla bla, aber das ist erst wirklich zum Ende und es hat und das war so eine Sache, wo ich wirklich gesagt habe, das hat mich wirklich so ein bisschen beeinflusst, wo ich gesagt habe, okay, ich wusste nicht, dass vegane Ernährung wirklich so gesund ist, weil tierische Produkte nicht gut sind für Zuckerkrankheit, Blutdruck und Herzkrankheiten. War mir nie bewusst. Ich habe die Veganer immer in die Schublade gepackt, jawohl, hier Wahltötung, Schweine, Masthalten. Das sind die Veganer für mich immer gewesen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass es halt auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Und das ist da wirklich also in der Doku relativ gut erzählt. Und so richtig Klick gemacht hat es dann bei mir so, ja, der Mensch stammt ja vom Affen ab. Und dann, ja, überleg doch mal, was ist denn ein Affe? Ja, Affe? Ja, die essen ja nur Pflanzen. Da wäre ich nicht so sicher, dass sie nur Pflanzen essen. Zumindest sehe ich sie immer nur halt Pflanzen oder Bananen essen. Ja, sicherlich ist es nicht sicher, aber ja. Und ich habe dann einfach zu meiner Frau gesagt, ich sag, wollen wir das einfach mal probieren? Wir haben nicht gesagt, wir müssen das jetzt. Also ich bin jetzt auch noch nicht richtig überzeugt von oder so, aber wir probieren es jetzt seit knapp einer Woche und ja, mal schauen, wo der Weg hingeht. Also What the Heels kann ich mal jedem empfehlen. Mit dir kann ich darüber reden. Du wirst mit Sicherheit auch Berichte machen, wenn man über Studien berichtet oder so. Die sind ja meistens immer sehr einseitig, so eine Studie. Du hast ja so eine Studie. Wer die in Auftrag gibt. Ja, das weiß ich nicht. Also da kennst du dich wahrscheinlich besser auf. Aber ich meine, ich habe halt auch so ein Pro und Contra im Netz gelesen. Und wenn Studien gemacht werden und so, sagen auch ganz viele, naja, in der Doku, da sieht man ja alles nur die Pro-Leute, Pro bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Siehst du so in dieser ganzen Doku, ne? Und dann sagen die Leute natürlich, naja, ist doch klar, die sind ja alle dafür, die sind, wollen sich alle vegan ernähren. Ich meine, sie interviewen aber da auch einen, ich weiß es gar nicht, Professor, Doktor oder irgendein Gedönse und den löchern sie wirklich und der bricht wirklich das Interview ab, weil der sich dazu nicht äußern will. Und also in der Serie wird auch wirklich gezeigt, also wie die Industrie mit Geldern geschmiert wird oder so. Also da tauchen wirklich Namen auf von großen bekannten Firmen, die dann wirklich so diese Fleischindustrie sponsern, weil ich habe mir da nie Gedanken gemacht, warum ich für 1,99 € im Discounter 5-Minuten-Steaks kriege. Macht sich auch keiner. Aber irgendwo muss ja finanziert werden, weil wenn ich zum Schlachter gehe, kriege ich das nicht für 1,99 €, da zahle ich für 4,99 €. Und wenn man dann mal sieht, wo die Gelder herkommen und aber das ist bei mir wirklich nicht, also mir geht's da wirklich nicht, wer da wen schmiert mit Geldern und so. Bei uns, wir wollen es wirklich mal, einfach wirklich mal, wirklich nur gesund ernähren. Alles andere, weil wenn ich mich vegan ernähre, gibt's trotzdem noch Massentierhaltung. Nicht, weil man sagt, Hatti, jetzt bist du Veganer, jetzt retten wir 1000 Schweine, das wird nicht passieren, oder? Nicht. Angenehmer Nebeneffekt. Nein, aber weiß, was ich meine, ne? Ja. Ja, ist halt einfach so. Ja, muss auch sie ja selber für sich entscheiden. Also ich probiere es, wir probieren es halt einfach. Und wenn wir es lange durchhalten, ist doch gut. Wenn nicht, dann jo, dann hatte ich halt Langeweile und habe gestern WordPress zusammengeklickt. So ist das halt einfach. Ja. Was trinkst du eigentlich beim Podcasten eigentlich? Trinkst du Alkohol oder trinkst du eher kein Alkohol? Drauf an. Beim Flachland keinen Alkohol. Beim Grauen Rad trinken wir traditionell Astra. Astra. Astra, das ist dieses Hamburger Astra, ne? Genau. Da gibt's ja mittlerweile auch, ich habe das Gefühl, so 100 verschiedene Astras, kann das sein? Oder 100 verschiedene Sorten, ne? So zumindest 3 oder 4. Es gibt den Urtyp, es gibt Rakete, es gibt Arschkalt. Gibt's noch irgendwas? Es gibt Rotlicht, kann das Rotlicht? Sein? Rotlicht? Ja, wollte ich gerade sagen, das habe ich schon mal gefunden. Was, Arschkalt? Ja, aber das habe ich, glaube ich, nie getrunken. Also Rakete auf jeden Fall, Urtyp, Rotlicht und dann gibt's noch das Radler von denen. Ich vergessen habe, wie es heißt. Okay. Ich dachte, ich war übrigens dem letzten Cachen mal. Da habe ich eine kleine Traddi-Runde mit 22 Caches gemacht. Ah, okay. Und das war eine Astra-Runde oder was? Nee, das ist mir nur gerade so eingefallen. Ah, okay. Ja, war sehr lustig. Also du bist aber auch schon lange Geocacher, oder? Ja, 2009 oder so. Oh ja, gut, ich 2008, also dann, ja, bist ja schon, also schon lange dabei. Ja gut, du, also das ist ja im Flachland-Reporter mit Tom, das ist so gelaufen, also du kanntest Tom ja durch die Dosenfischer, ne? Durch den Podcast oder durch die Musik? Durch den Podcast. Dann später, ja genau, Podcast. Ja genau, dann haben sie ja aufgehört und so und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast Tom dann einfach angeschrieben, hast gesagt, hallo, hier ist der Erler, ich mache beruflich den gleichen Mist wie du, wollen wir, oder so war genau. Das auch, ne? Ja. Ja, bei Tom hatte ich immer das Gefühl, der will immer noch mehr. Ich glaube, hatte ich immer das Gefühl, der wollte noch mehr, aber ich meine, gut, bei aber hieß er, ne? Ja, aber und Tom, ja klar, es hat sich beruflich viel verändert, familiär hat sich ja auch bei den einen oder anderen, ja gut, dann hat man halt keine Zeit mehr zu podcasten, aber bei Tom hatte ich immer das Gefühl, ja, der will. Und ich glaube, du hast da genau, du hast genau das Richtige gemacht. Sonst hätte Tom wahrscheinlich so einen Personal-Bibel-Podcast gemacht oder irgendwas, oder weil reden kann er ja. Den kannst du ja wirklich irgendwo hinsetzen, der kann dir ja eine ganze Nacht was vorlesen, glaube ich. Ja, das stimmt. Also, ja, das ist genau wie bei Klaus Backhaus. Klaus, ach so, wir nehmen übrigens auf, ne, Sascha? Ja, das habe ich gesehen. Klaus ist derjenige, der die Folge schneiden wird, wenn ich den nachher schreibe, ich habe mit dem Erl eine Folge aufgenommen von Raucherbalkon, gesagt, ey, das glaube ich jetzt nicht. Aber Klaus ist auch so ein Mensch, weißt du, da kannst du dich einfach hinsetzen, kannst du stundenlang zuhören. Bla, bla, bla, bla, der kann stundenlang erzählen, oder? Deswegen höre ich auch so gerne den Backhaus-Cast. Naja, also hat man das gleich in vierfacher Ausführung. Ja gut, Frank kann das natürlich auch gut und wir haben ja bei unserem Geocaching-Podcast, die Cache-Frequenz, ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast oder so, Klaus hat ja uns die Muggel-Story gemacht. Klaus, genau, kenne ich. Ja, und großartig und ja, Klaus hat jetzt aus privaten und zeitlichen Gründen gesagt, geht nicht mehr, aber er beendet diese Muggel-Story jetzt noch und er schneidet sie uns zusammen. Das heißt, wir haben irgendwann mal eine komplette, es sind ungefähr 2 Stunden komplette Geocaching-Mogel-Geschichte von Klaus. Die war dann bei, was weiß ich, bei Polydor oder Areola auf Vinyl veröffentlicht. Doch so lange, krass. Ja gut, also es sind, also Klaus, ich meine, Klaus hat gesagt, 30 Folgen hat er gemacht und immer so zwischen 3 und 4 Minuten. Dann ja, da kommt was zusammen. Ja. Jojo. Schöne Grüße an Klaus an dieser Stelle. Genau, Klaus. Schön, dass du diesen Podcast geschnitten hast. Auf Phonic bearbeitet habe ich oder so. Machst du auch auf Phonic Bearbeitung? Nee, ja? Mache ich alles selber. Machst du alles selber? Jo, okay. Ist ja nicht schwer. Einmal Kompressor drüber und ein neues Gate. Ja, gut. Also wenn du dir, also wenn du dein, wenn du mit deinem Gegenüber, also ich bin auch immer so, ich habe auch immer, also ich rede immer noch negativ über Auphonic, weil ich immer der Meinung bin, dass Auphonic das Einzige, was das Auphonic für mich macht, ist gleich die Lautstärken an. Aber so Rauschentfernung oder so ein Gedönse, das mache ich selber mit Audacity. Das macht Audacity 100-mal besser. Ich suche mir einfach eine Rauschstelle raus, sage, gut, das ist, ich sage, das ist Rauschen und markiere dann den ganzen Pfeil und sage so, das Rauschen, was du da gerade dir analysiert hast, das machst du aus dem Podcast raus. Das macht er. Das habe ich mal mit Auphonic gemacht. Das kriege ich mit Auphonic nicht hin. Weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, die Desktop-App von Auphonic ist, glaube ich, auch nicht so wie die Online-Variante. Keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ja gut, aber du arbeitest auch mit Audacity oder arbeitest du ja. mit 50.000 Euro teuren Rundfunk-Audio-Bearbeitungsprogramm? Ja, also diese ganze Rauschunterdrückung und sowas, das mache ich mit Audacity. Ja, das ist auch super. Also ich meine, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich unterhalten habe irgendwie. Das ist Audacity, das gibt's doch schon ewig. Also ja, stimmt. Ich weiß nicht, früher gab's noch Soundforge oder so, aber Audacity, das gibt's doch schon ewig. Kennst du noch Soundforge? Nee, sagt mir gar nichts. Das gab's auf dem PC, das war also halt auch irgendwie so ein Programmchen. Ja, gut, ich hab. Goldwave kenne ich noch. Hm? Goldwave kenne ich noch. Ja, genau. Ja, und, na gut, nee, Dings, Logic und Cubase, das ist ja, das sind ja so Digital Audio Workstations, glaube ich, ne? Das ist ja so MIDI-Gerotze. MIDI kenne ich mich nie aus. Aber du bist ja auch Musiker, du spielst ja auch Akustik. Akustik, nein, du sollst jetzt nicht spielen, um Gottes Willen. das wäre übertrieben, mich als Musiker zu bezeichnen. Also ich habe dich schon singen hören und ich habe dich auch schon Gitarre spielen hören. Ja, der Sirenencast ist berühmt für seine Filk-Songs. Nee, du warst ja auch schon auf dem Raucherbalkon zu Gast. Also abends, da hast du dann mal einen zum Besten gegeben. Ich habe einen Alemannia-Fansong für Gérard gesungen, das stimmt. Das stimmt, ein Alemannia-Fansong. Gérard, Alemannia Aachen, das sind die, die haben doch auch gelb-schwarz, ne? Mhm. Also nicht Dortmund. Es gibt noch andere, die Fußball spielen können. Aber können nur nicht mit Geld umgehen. Alemannia Aachen kann mit Geld nicht umgehen? Nee, das haben sie in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Das heißt, haben sie auch teure Spieler eingekauft? Oder? Nee, die haben den Klassiker gemacht und sich ein teures Stadion geleistet. Hm. Der Hoffnung, immer erste Liga oder zweite Liga spielen zu können. Und das hat wohl nicht ganz so toll geklappt. Und jetzt sind mal wieder insolvent. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Was passiert? Ich meine, was passiert denn, wenn ich aus der zweiten Bundesliga, ist das dann ja, in die erste aufsteige? Und muss ich da ein gewisses Stadienkontingent vorhalten, was ich an Zuschauern füllen kann? Oder kann ich auch sagen, wir spielen auf dem Rasenplatz in Hintertupfing? Nee. Es gibt Voraussetzungen an ein Bundesliga-taugliches Stadion, unter anderem Blutlichtanlage. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher mit der Rasenheizung, ob du eine brauchst. Und du brauchst schon eine gewisse Zuschauerkapazität und Sicherheitsmindeststandards, die du einhalten musst. Ach so, und Alemannia Aachen hat immer gedacht, wir sind so gut, wir steigen dann demnächst. Waren die denn in zweite Bundesliga? Also die waren auch mal erste Bundesliga. Was? Ja, irgendwann in den 2000ern waren die erste Bundesliga. Die sind mal eine Saison aufgestiegen. Okay. Und dann sofort wieder runter. nee, also die haben irgendwie, was ist das, Europa League gespielt. Und wollten dann irgendwie im heimischen Stadion spielen. Europa League hat es nicht zugelassen, weil die gesagt haben, das erfüllt die Standards nicht. Und da haben sie gesagt, okay, dann spielen wir in Kerkrade, was irgendwie 20 Kilometer von Aachen weg ist, in Holland. Und da hat aber die Europa League Verantwortlichen haben gesagt, nee, das dürft ihr nicht, das muss in Deutschland sein. Was ja sehr sinnvoll ist, wenn es um Europa League geht. Und dann musste Alemannia im Stadion vom 1. FC Köln spielen. Ich würde sagen, Köln oder Gladbach, hätte ich jetzt gesagt. Und das ist ungefähr so, als würdest du, keine Ahnung, St. Pauli bitten, im Stadion vom HSV zu spielen. Okay. Es ist nicht, haben die nicht gerne gemacht und dann kam irgendwann das Verlangen, ein neues Stadion zu bauen. Damit haben sie sich halt ganz schön mächtig auf den Arsch gesetzt, zumal sie irgendwie 2-3 Jahre vorher schon mal insolvent waren oder kurz vor der Insolvenz vorbeigekratzt sind. Und dann haben die Geschäftstreibenden in der Stadt nämlich irgendwie gesammelt und haben Gelder aufgetrieben, dass Alemannia den Spielbetrieb weitermachen konnten. Dann sind sie zweite Bundesliga geworden, Europa League, und haben sich dermaßen saniert, dass sie auf einmal wieder Plus hatten und dann sind sie größenwahnsinnig geworden. Ich habe gerade so überlegt, so Europa League, die müssen dann ja auch fliegen, nicht, dass sie noch anfangen, Flughafen zu bauen oder so. Ja, das kommt noch, das wäre noch gut. Alemannia Aachen baut einen Flughafen, weil sie... Aachen-Maastricht hat einen Flughafen. Ja, aber gut, keine Ahnung, kannst du davon, was weiß ich... Man konnte mal von Aachen-Maastricht nach Berlin fliegen, was ich mehrfach genutzt habe, was sehr praktisch war. Das hat aber dann die Airline wieder eingestellt, leider. Gut, ich weiß ja jetzt nicht, gegen wen Aachen in der Europe League gespielt hat. Also ich, was weiß ich, Madrid oder London oder Paris, kann man von da oder hätte man von da aus da fliegen können in die? Ja, oder? Von Aachen Maastricht, klar. Okay, alles klar. Sind 30 Minuten von Aachen weg, noch nicht mal. Aber Maastricht ist doch Holland. Holland, wollte gerade sagen. Heißt das Aachen oder nur Maastricht? Nee, es hieß Aachen-Maastricht. Was? Quatsch! Echt? Okay, also Maastricht sagt man, ich hätte jetzt gesagt, ja gut, Holland ist ja da in der Nähe. Das ist ja unglaublich. Ja, aber das ist schön, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich mit so einer Sache befassen oder so. Ich befasse mich nicht mit Fußball normalerweise. Maastricht-Aachen-Airport heißt der tatsächlich. Nee, aber gut, dass du das... Ich interessiere mich nicht für Fußball, aber das ist halt, dass beruflich bleibt das ein oder andere hängen. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt und zwar jetzt... Ich habe meine Diplomarbeit über grenzüberschreitenden Rundfunk im deutsch-belgischen Grenzgebiet geschrieben, genau zu einer Zeit, als Alemannia das erste Mal insolvent gegangen ist. Und insofern habe ich da einiges mitbekommen. Hast du gleich gesagt, danke, das wird eine tolle Diplomarbeit. In der Tat, ja. Ja, gut, ich meine, wenn du solche Leute da am Start hast und das ist so... Alemannia Aachen, na gut, ich weiß immer noch, dass die gelb-schwarz spielen, ja, das weiß ich. Ja, Giraffe dreht es die Augen, wenn er das hört. Ja, schön. Ja, aber gut, also ich meine, ich weiß wohl, Köln-Düsseldorf mögen sich nicht, so wie St. Pauli-Hamburg nicht und Gelsenkirchen-Dortmund nicht. Und Aachen-Köln, die mögen sich auch nicht. Ich dachte immer... Warte mal, hilf mir mal. Köln-Gladbach, die mögen sich, glaube ich, auch nicht, ne? Ich blick nicht nach Fußball. Doch, mache ich jetzt. Weil du hast ja ganz klar gesagt, also das fanden die halt nicht gut, dass die im Kölner Stadion spielen mussten beim 1. FC. Aber das war wahrscheinlich zu einer Zeit, wie die in der ersten Bundesliga gespielt haben und dann war das wahrscheinlich auch so eine Art, wie heißt es, Derby? Ja, ich glaube, die haben bei 1. FC Köln weiß man nie, ob die in der ersten oder zweiten oder dritten gerade spielen. Also ich weiß, dass der erste FC Köln in der ersten Bundesliga gespielt hat und in unserer Kreisstadt, das ist die Kreisstadt Northeim. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist. Northeim, aber ist dir bekannt, weil du hängst ja öfter mal in Kassel rum, habe ich gehört. Das ist nicht ganz so weit von mir. Da müssen wir noch einmal drüber quatschen. Kassel, warum ihr mal in Kassel rumhängt. Und ich weiß noch damals... ich glaube, da hat der erste FC Köln noch in der ersten Bundesliga gespielt und unser Fußballverein hier in Northeim hieß SuS Northeim und da hat SuS Northeim, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, dass man irgend so einen Dorfverein, irgendeine Bundesligamannschaft einlädt? Das ist bei euch doch, das gibt's bei euch doch bestimmt auch, ne? Und ja. da hat SuS Northeim gegen den ersten FC Köln gespielt. So. Und wie das Spiel zu Ende war, sind die ganzen Frauen von der Tribüne runtergelaufen und sind zu einem Stückchen Rasen gelaufen und haben dieses Stückchen Rasen geküsst. Und weißt du, wer zuletzt auf diesem Stückchen Rasen stand? Das war ein kleiner Mann, der hieß Luther Pierre. Luther Matthäus. Nein, der hat er nicht bei Bayern? Keine Ahnung, was weiß ich doch nicht. Pierre Littbarski. Und ich stand da und also ich dachte, was stimmt denn mit euch nicht? Und dann die Mädels alle hingelaufen, haben alle diesen Rasen geküsst. Ja, der hat bei Köln gespielt. Nee, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, was ihr fahrt vom Babylon 5 Podcast immer nach Kassel? Habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal gelesen bei Twitter. Ist da so eine Art Fanclub oder ist da eine Community? In Kassel findet die Babylon 5 Con, soweit kommt es noch, die Doctor Who Convention statt. Die einzige Doctor Who Convention. Und das nehmen wir zum Anlass, weil wir alle dann vor Ort sind, uns mal mit unseren Hörenden zu treffen. Okay. Kommen da, habt ihr viele Hörer? Also die zu so einem Treffen kommen? Also Hörer? Ich meine, ihr habt mit Sicherheit so 10.000, das weiß ich. Aber kommen da viele Hörer hin oder? Es waren so wie so 20 oder sowas. Also es war, ja, ist doch cool. Ist doch, ja, wenn's cool. Na Quatsch, das war hochgegriffen. Da waren wir schon mit eingezählt, vielleicht 12 oder so. Also ja, ist doch. Ich meine, dass die Überschneidungen sind ziemlich groß zwischen Doctor Who und Babylon 5 Fandom und da ist es halt nur logisch, dass dann halt viele Hörer, was heißt viele, dass da auch einige Hörer dabei sind. Und die Leute, die da waren, die waren alle sehr nett. Ja, also ich finde das gut. Ich meine, gut, aber gut, das kriegst du wahrscheinlich mit so einem Podcast, so wie Babylon 5 oder Whocast? Whocast, ja. Machst du den? Whocast? Bist den du dabei? Den mach ich nicht, den macht Raphael. Den macht Raphael, aber der hängt auch bei dir irgendwie mit drin, ne? Der hängt trotzdem im Podcast-Imperium mit drin, ja. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Whocast und solche Geschichten und so. www.podcastimperium.de. Ah, wie kommt man denn da rein? Muss man da irgendwas für anstellen? Ja, man muss Teil des Podcast-Imperiums sein. Welche Podcasts sind da Teil in diesem Podcast-Imperium? Muss ich das jetzt live machen? Kann ich das gleich sehen? Podcast-Imperium.de oder .com? De. So, jetzt hier mal live. Aha. Das Logo kenne ich, das ist Babylon 5, Nerd und Krempel. Ich bin mir nicht sicher, die Nerd und Krempel, sind das die bei mir aus der Region kommen? Mhm. Ha! Das ist sowieso so eine ganz miese Nummer. Da hast du, glaube ich, noch ganz dumm gesagt, mal gucken, wann er drauf kommt, dass der hier aus der Region kommt. Ich finde es ja schon eine Frechheit, wenn der weiß, dass ich hier aus der Region komme. Warum meldet der sich nicht bei mir? Ist das der, wie heißt er, Christoph? Christoph und Gregor. Ja, aber wer kommt aus meiner Region, Christoph oder Gregor? Beide. Die kommen beide hier aus der Region? Also der eine? Ja. Ich dachte, die funken auch irgendwie fern oder so. Ja, das ist ja dann der Fleischentzug. Das Geo-Gedöns, sehr gut, das ist klar, das ist bei dir um die Ecke. Das Ding ist auch eine coole Nummer. Das ist doch diese Zeichentrickserie, ne? Dragon Ball. Da habe ich gesagt, wie wir mit dem Raucherbalkon beim Pottwichteln teilgenommen haben. Ich sage, ich mache jeden Podcast nur das Ding. Ich sage, dann hänge ich mich auf. Ich fange nicht an, Dragon Ball zu gucken. Auf gar keinen Fall. Also Babylon 5, da lasse ich mich jetzt wirklich mal drauf ein, weil ich dachte, okay. Geo-Gedöns, ja, der Palk und der Urbi waren Film- und Serienrepublik, jawohl. Ja, der Whocast logischerweise, dann die ganz neu wohl dabei, die Gerichteküche, das ist der Obi-Wan, ne? Sie reden, Nerdizismus, heißt das so? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, klar. Ah, ja. Und Freunde ist der Raucherbalkon, wow. Natürlich. Unbelievable. Once more with the feeling und Freunde noch TAD. Was ist TAD? Weg am Dienstag. Jeden Dienstag eine Star Trek-Folge. Die Jungs gucken sich eine Woche, also gucken sich ihr Leben lang quasi jede Woche durch Star Trek durch. Angefangen mit der allerersten TOS-Folge. Das dauert eine Weile, bis die durch sind. So, bevor ich jetzt auf Was ist Podcast Imperium klicke, erklär doch mal, was ist das Podcast Imperium? Das ist ein tolles Nicht-Vermarktungsnetzwerk von befreundeten Podcasts. Die alle so um den Whocast, sie reden, grauen Rat entstanden sind. Naja gut, also Geo-Gedöns ist bestimmt nicht um diesen Whocast entstanden. Das sind ja eher so GPS-Geocaching-gesteuerte Leute. Und Gerichteküche ist ja auch nur so ein Abzweig von Dings. Das sind einfach nur Leute, die ihr kennt wahrscheinlich, ne? Ja. Sagen wir mal, ich habe mit Falk ziemlich viel gesprochen, bevor der Podcast losging über die richtige Technik und sowas. Also insofern. Ah, okay. Und, Er ist auch mehrfach im Sirenencast schon aufgetreten. Der Palk? Ja, stimmt, habe ich irgendwann mal gehört. Ich habe den ja drin im Catcher, aber das ist jetzt ein Negatives, aber Ich habe so Lückenfüller-Podcaster, Gott, also hier reden Podcast zu. Ja, ja. Wenn nicht, ja gut, aber es ist halt einfach zu viel. Man kann halt nicht alles hören. Ne? So, wenn jetzt irgendwann das Podcast-Imperium möchte, gibt es da irgendwie Sachen, die man veranstalten muss, oder entscheidet ihr das selber und sagt, wir nehmen euch da einfach mal auf? Das entscheiden wir. Nein, und vor allen Dingen, das sind wirklich jetzt diese seit ziemlich langen befreundeten Podcasts, die jetzt hier sind. Ah, okay, alles klar. Klaus, wir müssen mal mit unserem Face of Death Podcast sagen, dass wir Freunde sind. Da kommt ja unter Freunde. Ach so. Ah, so läuft das hier. Klaus, wir müssen ein bisschen Geld spenden. Der Erler verdient so wenig Geld. Nee, also. Das sowieso. Ja, das ist ja, glaube ich, in jedem Job so. Nee, Fleisch und Zug habe ich mir jetzt angehört und ich weiß nicht, ich muss echt mal gucken nochmal ins Impressum. Der wohnt echt, ich glaube, der wohnt nur 10 Kilometer von mir weg. Ich muss die mal einfach anschreiben. Das kann doch nicht sein, dass man podcastet oder so, dass man sich nicht mal trifft. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das wirklich durch Zufall irgendwann, ich weiß, du hast, glaube ich, irgendwann einen dummen Spruch gesagt, mal gucken, man merkt, dass das da ist. Ich gucke doch nicht jedes Mal ins Impressum der Leute rein. Ich weiß gar nicht, warum ich da drauf gekommen bin. Also ich gucke normalerweise überhaupt nicht ins Impressum, wo die Leute herkommen. Ich habe es ja oft genug gesagt. Ja, ich höre keinen Nerd in Krempel, weil ich bin kein Nerd. Ah, okay. Deswegen wusste ich das nicht. Also ich weiß. Deswegen wohnst du auch nicht in Nerdheim, sondern Ort-Toren sozusagen. Ich wohne in Nörten-Hardenberg. Ich habe sogar ein Ö in meinem Namen. Nörten, nicht Nordheim. Und die wohnen auch nicht bei Nordheim, die wohnen beim, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich muss mal gucken. Ich muss die mal anschreiben. Ich sage, wir müssen uns mal unbedingt treffen. Ich hoffe, dass die da Bock zu haben. Ich habe da einfach mal Bock drauf oder so. Du kennst sie besser. Treffen die sich mit fremden Leuten? Mal gucken. Nee, musst aber du selber fragen. Nein. Ich weiß zum Beispiel, dass von dem Chris Marquardt, der hat ja das Happy Shooting? Happy Shooting. Das ist ja ein nicht ganz unbekannter Podcast. Sein Kompagnon, der kommt auch hier aus der Region. Aha. Der Tobi vom Apfelklatsch, der wohnt 8 Kilometer Luftlinie von mir. Mann, wir haben, das ist ja ein Epizentrum des deutschen Podcasts. Wir haben es noch nie geschafft, uns zu treffen. Also dann gibt es noch den Podcast. Ich weiß nicht, kennst du den Schöne Ecken? Die haben, ich weiß gar nicht, vor 2 oder 3 Jahren haben die einen ziemlich, die unterhalten sich immer, irgendeiner ist irgendwie immer unterwegs und erzählt dem anderen gerade, was er sieht oder so. Schöne Ecken heißt das. Und der eine war irgendwann mal beim Podstock in, das war noch im Raum Wolfsburg oder so. Und da bin ich irgendwie auf die Geschichte gekommen. Ja, wir haben viele berühmte Leute in der Region. Also Mann. Niedersachsen, das Epizentrum der Welt. Ja, es podcastet nicht, aber es kommt auch hier aus der Region. Kennst du das Häkelschwein? Mal gehört, ja. Ja, das kommt auch hier aus der Region, das Häkelschwein. Das habe ich auch noch nicht gewusst, aber ja. Ja, Nerd und Krempel, Fleischentzug, da muss ich die mal anschreiben. Wenn alles mal hören. Also Fleisch, du, der das jetzt hört, quasi, hör Nerd und Krempel, den Fleischanzug. Also ich höre das vegane Leben von Hatti. Nee, und die restlichen Produktionen des Podcast-Imperiums. Ja, also gut, ich Fleischanzug habe ich abonniert, weil ich habe mich da ein bisschen an Klaus orientiert. Der hat ja so eine schöne Fit, wie heißt das bei Fit? Das ist so ein komischen Fremdnamen. Da kannst du ja irgendwie ganze Podcasts irgendwie reinschmeißen, die du hörst irgendwie, dann kannst du das Ding abonnieren. Und da hatte ich Fleischentzug gelesen. Film- und Serienrepublik höre ich sowieso. GeoGedöns höre ich auch. Dragon Balls ist jetzt so gar nicht meins. Sie reden ist auch da. Gerichte Küche ist auch bei mir drin. WhoCast ist auch nicht meins, weil ich gucke nicht Dr. Who. Flachlandreporter ist, das kann ich dir jetzt mal sagen. Flachlandreporter ist einer der Podcasts. Wenn da neue Folge, ganz oben, fliegt alles erstmal raus. Ausgezeichnet. Das ist wirklich so. Also wenn da, keine Ahnung was, A, B, C, D, E ist oder so. Also es gibt so, ich sag mal so 6, 7 Podcasts gibt's. Also wenn da was Neues rauskommt, dann als allererstes. Also selbst wenn ich bei einem noch 15 Minuten habe, bleibt stehen. Ich höre dann erstmal Flachlandreporter oder keine Ahnung was. Ach, das freut mich. Ja. Nee, wie heißt der Christoph, der Fleischentzug macht? Christoph heißt er, ne? Ich glaube, ne? Heißt der Christoph von Fleischentzug? Ja, er heißt Christoph. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich klicke da jetzt mal drauf. Da kann ich schon drauf klicken und der hat doch bestimmt ein Impressum. Impressumkontakt. So, jetzt gucken wir mal. Ne, der kommt ja gar nicht. Sascha Erler, das bist ja du. Boah, was stimmt denn da nicht? Ich dachte, ich klicke da drauf und bin dann jetzt auf der Podcast-Seite. Ist die nicht auf das Icon von Fleischentzug und dann kannst du... Ja, hab ich drauf geklickt und da bin ich jetzt nicht da, wo ich hin will. Dann siehst du eine Info über den Podcast und da steht zum Beispiel Fleischentzug im Netz, Fleischentzug bei Twitter, Fleischentzug bei Facebook. Ah, Fleischentzug im Netz, das ist eine WordPress-Seite. So, jetzt gucke ich mal ins Impressum, Fleischentzug. So, what the fuck, der wohnt ja direkt in Nord. Ah nee, das ist, warte. Christoph, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt machen wir es mal live hier. Google Maps. Jetzt gucke ich mal, wie lange ich da hin. Wie heißt die Straße? Teichstätter Weg 3. Das ist auf jeden Fall eine Straße, die nicht direkt in Nordheim ist, weil. Wie kann ich denn bei Google Maps, verdammt nochmal, wie kann ich da eine Route machen? Was stimmt denn hier nicht? Das ist doch so ein Routenknopf normalerweise, ne? Warum ist der nicht mehr da? Na egal, auf jeden Fall, ich habe da schon mal geguckt, das ist auf dem in Dorf. In Hessen hier. Ist es halt so. In Niedersachsen. Ja. Nein, also auf jeden Fall, ich hab das schon mal geguckt, also die wohnen nicht weit weg von mir. Ich weiß nicht, warum man sich nicht mal trifft. Vielleicht kann man hier mal so ein, wie heißt so ein Podcaster treffen? Gibt's da auch so ein komisches Wort für? Meetup. Hä? Meetup? Nee. Mit EA. Up. Weiß ich nicht, die Österreicher, die machen das doch auch immer irgendwie, keine Ahnung. Ich frag mich nicht. Aber vielleicht kann man sich ja mal treffen, dann kann man auch einfach mal schnacken, ob man nicht mal was gemeinsam machen kann oder so. Vielleicht würde ich ja auch noch ein Nerd. Ich meine, immerhin bin ich Mac-Nutzer. Das ist ja auch schon Nerd. Du nicht? Ja, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die einen Mac haben, das sind eh alle Nerds. Also diese ganzen Nerd-Podcasts. Oder die Hipster. Hipster nicht. Also, aber ich habe immer das Gefühl, dass diese ganzen Nerd-Podcasts, die haben doch bestimmt alle einen Mac, oder? Also ich habe jetzt irgendwie ein paar, das eine oder andere Video mir jetzt beim, wie hieß das, Podstock angeguckt. Da lief immer MacBook. Leute, die haben alle Mac. Hast du das mitbekommen? Irgendwer, ich glaube, Gira hat mir das erzählt. Podstock soll nächstes Jahr in Hannover stattfinden? Keine Ahnung. Das wäre der Hammer. Da kann ich mich in den Zug setzen, eine Stunde bin ich da. Kann ich mich voll laufen lassen, im Zug schon. Ja. Super. Ja, also wie gesagt, da irgendwo, wo war das? Nee, Sauerland ist das jetzt nicht. Was ist denn das da? Also, hier ist das Sorschied? Sorschied. Ja, keine Ahnung. Was für... Ach, verdammt. Gebirge ist denn das jetzt nochmal? Die haben es immer gesagt, der Harz ist es auch nicht. Nee, der Harz ist bei mir. Wir können das jetzt immer Sorschied Maps. So, klicke ich da mal drauf. Das ist ja da, wo es kein Internet gibt, wo die Podcasts. Hunsrück, genau. Wo die Podcaster immer sehr erfinderisch sind, damit es Internet gibt, ne? So habe ich das gehört. So, ich würde mich jetzt mal Richtung Bett verabschieden. Ja, das finde ich schön. Ich werde Klaus anschreiben. Klaus, der Raucherbalkon ist leicht weggebröckelt, aber da ist einer aus, wie heißt dein Ort? Kolkwitz. Ich wollte gerade quasi den Rechner runterfahren, als du mich angesprochen hast. Ah, siehst du, alles klar. Ja, und ja. Ich hatte zufällig gerade Twitter so durchgeklickt und so und dachte, ja. Ja, schön, Sascha. Ich verspreche, ich werde mal, wenn ich, das musst du mir lassen. Also ich muss erst Game of Thrones durchgucken. Ist das okay? Oder guckst du das auch nicht? Das gucke ich auch nicht, nee. Okay, dann kannst du mich nicht verstehen. Was guckst du wirklich nur Science Fiction oder guckst du auch mal was von dem, also du bist eher Science Fiction, ne? Ja, im Grunde genommen ja. Guck nicht viel, also das macht vielleicht einen falschen Eindruck. Ja, macht ja nichts, du bist ja auch profitätig. Ja, dann grüßen wir mal die Leute von Nerd und Krempel und vom Fleischentzug. Ich würde mich mal gerne mit ihnen treffen, du schnackst ja wahrscheinlich öfter mit denen. Ich werde es mal sagen, dass du es angedroht hast. Nee, ich drohe es nicht an, ich biete es nur an. Es wäre schwachsinnig, ich meine, wir wohnen 10 Kilometer auseinander, man kann sich auch mal treffen, ne? Ja, Sascha, dann danke ich dir, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, mach's gut, ne? Ja, ebenso. Tschüss. Bis denn, ciao.